Und was ihr heute Freiheit nennt, wollte dem Donner der Kanone sie bis zum Tod von euch nicht mal geschenkt. Kein Flehen und kein Klagen, halte es durch Not und Pein. Genießt den Krieg in diesen Tagen, ihr Frieden, er wird schrecklich sein. Aus ihrem Blut wird morgen raus, und nicht umsonst war dieser Tod. Sie mussten bis zum letzten Schuss das Mann für Freiheit kämpfen muss. Immer vorwärts, Germanen, hier weht nur eine Fahnen. Immer vorwärts, immer weiter, vorwärts, ihr deutschen Streiter. Wir spüren es jeden Tag, sie führen ihren Krieg, denn die Idee ist unbesiegt. Ein Gedanke, der nie starb, sie führen ihren Krieg, denn die Idee ist unbesiegt. Sie dachten, dass die deutsche Eiche stirbt, wenn sie zerschellt. Noch tausendfach drückt sie die neue Saat in deutsche Erde, wenn sie fällt. Allgegenwärtig sind die Lügen, denn eure Freiheit ist nur Schein. Und ein versklavtes Volk zu lieben, kann heute sehr gefährlich sein. Ihr habt uns nichts zu sagen, nur die eine Ordnung zählt, die wir uns selbst geschaffen haben. Keiner von uns hat euch gewählt. Euer Hass auf Deutschland ist gebaut. Wir wollen sein Leben, ihr den Tod. Zeichen der Entfesselung sind unser Evangelium. Immer vorwärts, ihr Germanen, denn ihr weht nur eure Fahnen. Sie führen weiter ihren Krieg, denn die Idee ist unbesiegt. Und Hilletruf und Wutanschlag, ihr Söhne Zeus, es kommt der Tag. Und

Tanz, welch stolzes Siegeswallen. Der Gotenglück stieg auf in Glanz, Glanz auch soll es fallen. Die Schwerter hoch, um letzten Ruhm mit letzter Kraft zu werben. Verwohl, du freudig Heldentum, auf Goten lasst uns sterben. Gebt Raum, ihr Völker, unseren Schritt, wir sind die letzten Goten. Wir tragen keine Krone mit, wir tragen einen Toten. Mit Schild an Schild und Speer an Speer, wir ziehen nach Nordlands Winden, bis wir im fernsten grauen Meer die Insel Thule finden. Solange unsere Arme noch lebt, haben sie noch nicht.

der Wind fuhr auf und trug sie fort, verstreute sie hier und streute sie dort, in die silbernen Bäche, in die Fluren so schön. Dein Name wird niemals vergehen. Und ein Heldengrab ist überall. Ganz Deutschland ist ein Ehrenmal. Dein Grab ist zwar verschwunden, sie haben dich nie überwunden. Dein neues Grab ist überall. Ganz Deutschland ist ein Ehrenmal. Auen, der steile Grat, alle empfingen diese Saat. Es raunt und flüstert, Land auf und Land ab, überall ist jetzt ein Grab. In jeder Faser, in jedem Strauch, in jedem Halm, in jedem Hauch, in jedem Blatt, in jedem Baum, in Ewigkeit durch Zeit und Raum, in jeder Blüte und in jedem Korn erlebt, in jedem Samen wird er wieder neu geboren, in jeder Erde, in jeder Frucht erlebt, in jedem Wassertropfen und in jeder Frucht, in jedem Atem, der sich Regen erlebt, in allem und in jedem, was sich nur bewegt. Erlebt. Erlebt. Erlebt. Erlebt. Den grausamsten Krieg, Katastrophen und Seuchen, wir haben sie besiegt. Doch heute herrscht Frieden und Demokratie und ein sterbendes Volk fällt in Agonie. Aber wir kennen eure Ziele und wir sehen eure Taten. Ihr habt getriebene Kinder als gefallene deutsche Soldaten und ihr seid noch mächtig stolz auf eure Bilanz, auf Multikulti, Niedergang und Totentanz. Globalisierung, Zauberworte eurer Irreführung, intelligent sind sie alle, man staune und höre Professoren, Facharbeiter oder Ingenieure. Doch was ist denn mit den Gaunern, Betrügern und Säufern und all den lieben Drogenfachverkäufern? Ja, fast in jeder Stadt, da laufen sie rum, der neue Nachschub für Mord und Vergewaltigung. Das ist Besatzerpolitik, wie es keine zweite gibt. Hier tritt man die Vernunft mit Füßen. Ein ganzes Land geht auf die Knie, eine offene Psychiatrie, denn sie wollen für ewig büßen und jeden Schlauer hier begrüßen. Massenpsychotisch, völlig idiotisch. Doch was läuft denn hier bei uns? Habt ihr das schon vergessen? Wie sie schießen aus in den Klassen vor Ort. 12,5 Jahre fürs gesprochene Wort. Das ist die Meinungsfreiheit, auf die ihr so schwört. Doch wir wissen, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Das ist Besetzerpolitik, wie es keine zweite gibt. Hier tritt man die Vernunft mit Füßen. Ein ganzes Land wird überwacht, alle stehen unter Verdacht. Denn sie wollen für ewig büßen und jeden Schnorrer hier begrüßen. Was für psychotisch, völlig chaotisch. Mit dem Albtraum gewinnen wir Schritt für Schritt. Schritt für Schritt Reconquista, mein Land zurück. Reconquista, Schritt für Schritt. Reconquista, dein Land zurück. Was gespaltene Zungen sprechen, wenn durch das